Du ahnst ja gar nicht, was ich für ein guter Mensch bin, weil ich jetzt noch, obwohl ich eigentlich schon längst schlafen sollte, einen Klopsi-Cast mache. So ein guter Mensch bin ich. Und deswegen wollte ich jetzt mal noch 10 Sekunden Stille einbauen, um kurz meine eigenen klopsigen Guthaftigkeit zu gedenken. Achtung. Und auch das war wiederum ein Zugeständnis, weil jeder weiß, dass ich nicht so gerne nicht rede. Auch eine meiner zahlreichen liebenswerten Eigenschaften. Dass mit mir quasi nie Ruhe herrscht, auch wenn man sie mal sehr gerne hätte. So ist das. Ja. Ansonsten ist hier jetzt gerade nicht mehr so viel los. Ich muss morgen auf jeden Fall noch eine Formelsammlung erstellen und irgendwie mich mal mit diesem blöden Stoff auseinandersetzen. Pharmakokinetik nach oraler Gabe und Bateman-Funktion. Und dann habe ich morgen einen Praktikumstag am Donnerstag, nächsten Dienstag, nächsten Donnerstag und dann irgendwann die Klausur. Und am Freitag muss ich arbeiten. Und am 3.3. muss ich arbeiten. Und überhaupt muss ich so viel arbeiten. Was ist der 3.3. überhaupt für ein Tag? Donnerstag, ne? Ich glaube, da kann ich gar nicht. Weil da ist ja hier mit die Kassette. Ja, nun, das alles betrifft dich ja eher so am Rande. Jedenfalls ist unser Urlaub rückt jetzt quasi jeden Tag noch mehr in greifbare Nähe und das ist sehr gut. Ich hoffe sehr, dass wir dann ganz arg fröhlich und guter Dinge in den Urlaub starten können und dann da wandern gehen und Freude haben und Spaß haben. Und dann muss ich noch ein bisschen lernen, aber danach bestehe ich auf jeden Fall die AMA-Klausur und dann geht das letzte Semester los. Und dann bin ich bald keine Studentin mehr. Crazy times. Echt. Irgendwie nimmt man das so gar nicht als. Ja, ich würde ja gerne sagen, realisiert man das gar nicht, aber du würdest mir dann widersprechen und sagen, dass man das Wort so nicht benutzt, aber mir fällt jetzt gerade kein anderes ein. Weil. Bei dir war das ja so, du bist einfach deinen Weg gegangen und dann war nach einer definierten Zeit, Regelstudienzeit, klar, du hast das geschafft und so. Und bei mir ist es so, dass ich es noch gar nicht glauben kann, dass es das jetzt wirklich gewesen sein soll. Dieses Studieren und alles. Weil das sich jetzt ja doch so lange gezogen hat. Und ich ja nie irgendwas gebacken gekriegt habe. Was echt ein bisschen traurig ist, wenn man so näher drüber nachdenkt. Aber jetzt höre ich auf, näher drüber nachzudenken. Ich suche dir jetzt noch ein bisschen schöne Musik von meinen alten Musiksachen aus. Was haben wir denn da Schönes? Ah, ich habe was gefunden. Und dann kannst du den Tag genießen und wir sprechen uns heute Abend. Mit ganz viel Liebe. Dein Klopsi.